Arendsee am Arendsee war zu DDR-Zeiten ein beliebtes Ferienziel. Die Seeufer konnten so schön Ostseeküste simulieren. Das Waldheim mit zuletzt 400 Betten war 1928 als Erholungshaus des Stahlhelm-Bundesgau Altmark eröffnet worden. Der Stolz des FDGB steht heute seit Jahren leer. Wollen Sie es nicht kaufen? Eine Traumlage direkt am See und noch alles schön trocken drin.